kleines Traktat, dessen Gefährlichkeit bei weitem seinen Umfang überschreitet. Nehmt il beneficio di Cristo. Klein, passend in jede Tasche. Ich kann die ersten 10.000 Exemplare zahlen und zusammen mit Messer Perna verteilen. Aber wie könnt ihr so sicher sein, dass ihr so viele verkauft? Weil gute Aussichten bestehen, dass dieses Buch verboten wird. Venedig, 28. Februar 1546. Dieser Ort scheint nicht mehr der gleiche, oder? Das ist vor allem euer Verdienst. Ihr habt alles mit Geschmack ausgesucht. Mille grazie. Demetra, ich trinke auf die schönste Perle von ganz Venedig. Oh. Martin Luther ist tot. Was? Bist du sicher? Wie das Samen in der Kirche. Dann ist dies nun genau der richtige Moment, euch jemanden vorzustellen, dem ihr vertrauen könnt. Kommt mit ins Hinterzimmer. Q. Hörspiel in 8 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 7. Tiziano. Ich bin Ludwig Schalidecker, der Herr dieses Hauses. Donna Demetra hat mir ein vertrauensvolles Gespräch mit euch empfohlen. Mein Name ist João Miquel. Wollt ihr mit mir anstoßen? Heute müsst ihr wissen, hat ein alter Feind sich endlich entschlossen, das Zeitliche zu segnen. Ich bin versucht, auf dieses erfreuliche Ereignis anzustoßen. Wenn ihr uns sagt, wer es war, der sich euren Hass zugezogen hatte. Nur ein alter Augustinermönch, Deutscher wie ich, der in unserer Jugend mich und tausende anderer schändlich verraten hat. Dann erlaubt, dass ich anstoße auf den jämmerlichen Tod aller Verräter, von denen diese Welt leider nur allzu voll ist. Wisst ihr, wenn man in eine neue Stadt kommt und entschlossen ist, nicht untätig dort herumzusitzen, muss man schnell begreifen, welche Möglichkeiten sich einem bieten und wenn es lohnt, kennenzulernen. Seid ihr sicher, dass es sich bei einem der zufällig Bordellbesitzer geworden ist, um den handelt, den ihr sucht? Ein Deutscher kommt aus der Schweiz nach Venedig. Er hat eine Vergangenheit, die zum größten Teil unbekannt ist. Ein beträchtliches Vermögen, vermutlich in den Häfen des Nordens erworben. Er verkehrt mit den örtlichen Buchhändlern und Druckern von gleich zu gleich. Versteht es, Sitzköpfe in Schach zu halten und eröffnet das edelste Bordell in der Stadt. Außerdem trägt er den Namen eines Ketzers, den ich vor den Toren Antwerpens auf dem Scheiterhaufen abstehen sehen. Lodewijk de Schalidecker, besser bekannt als Eloy Preuchstink. Wie denkt ihr, soll diese Unterhaltung weitergehen? Nun, wir sind alle Kaufleute und Flüchtlinge. Wir müssen uns nicht mit Öffentlichkeiten aufhalten. Darüber sind wir uns einig. Ja, dann sagt mir, wer ihr seid, Messer Mikisch. Wir waren wohlhabend und gehörten zu den angesehensten Familien des Landes. Die portugiesischen Monarchen führten die Inquisition ein und hetzten sie auf die Juden, um ihre Besitztümer zu kassieren. Wir flüchteten in die Niederlande. Seid ihr Bankiers des Kaisers gewesen? Ja. Doch bei uns war er nicht so großzügig wie bei den Fuggern aus Augsburg. Und wir wurden bei der Inquisition als falsche Christen angeklagt. Also mussten wir wieder fliehen. Wann hat eure Flucht begonnen? Nachdem ich die Fugger mit ihren eigenen Waffen geschlagen und dafür einen Preis gezahlt habe, den ich nicht zahlen wollte. Wir erwarteten Büttel und, Ironie des Schicksals, stattdessen kamen Pfaffen. Wie viel habt ihr ihnen genommen? 300.000 Gulden. Mit falschen Kreditbriefen. Ui. Und ihr dachtet wirklich, dass die Fugger sich das in aller Ruhe ansehen? Ein Wunder, dass ihr noch am Leben seid. Lasst uns zur Sache kommen. Was habt ihr vor? Der Buchdruck. Der Buchdruck ist das Geschäft des Augenblicks. Und dabei geht es nicht nur um Gewinn. Nein, ihr werdet leicht verstehen, warum mir daran liegt, die Partei der Toleranten und Gemäßigten innerhalb und außerhalb der Kirche zu stärken. Mit Donna Beatrice,

konvertiert zum wahren Glauben, am kaiserlichen Hof als Mendesi bekannt sind, nach dem Namen des verstorbenen Francisco Mendez, spanischer Bankier, Vertrauter des Kaisers, Gemahl von Donna Beatriz de Luna. Letztere ist als weibliches Oberhaupt der Familie zu betrachten und residiert heute in Venedig. Eine Frau, die sich schon immer nicht allein für Geschäfte und Handel, sondern auch für den Buchdruck und die Literatur im Allgemeinen interessiert hat. Warum interessiert sich eine wohlhabende, sephardische Familie dafür, ein christliches Buch zu verbreiten? Um die Gegner eurer Gnaden zu stärken, um Kardinal Pohl und den Spiritualen zu helfen. Dies ist die wahrscheinliche Antwort. Der getreue Beobachter eurer Gnaden, Q. Venedig, 11. November 1548. Es ist nicht leicht, Ihnen zu erklären, dass ich abreisen muss. Es ist nicht leicht, von einem alten Feind zu erzählen. Kohelet, schon immer der Zweite im Bunde, der Verräter, der sich eingeschlichen hat. Den Würgerengel und ewigen Häscher hinter mir herziehen, fort von den letzten Menschen, die mir etwas bedeuten. Perna, du hast es gesagt. Man muss sehen, wie es endet. Das Schicksal und das Leben einsetzen, um ihnen einen Sinn zu geben. Ich gebe das Spiel nicht auf. Ich will es abschließen, auf welche Weise auch immer. Die Winkelzüge, zu denen das Leben meine Familie gezwungen hat, haben uns nie davon abgehalten, Aufrichtigkeit zu schätzen, Ludovico. Alle wussten wir von Anfang an, welche Risiken wir auf uns nahmen, als wir uns auf das gemeinsame Unterfangen einließen, Il Beneficio de Cristo zu verbreiten. Auch ich bin davon überzeugt, dass es nützlich ist, wenn wir uns trennen. Aber nur, solange wir in den Zielen eines gemeinsamen Plans vereint bleiben. Die Spur Tizianos, der weggeht und Häresie und Verwirrung sät, kann die Hunde vom Weg abbringen, ihren Spürsinn verwirren, ihr Vorrücken verlangsamen, in Erwartung des neuen Papstes. Doch wenn dies deine Aufgabe ist, dann muss jeder von uns eine andere haben. Du, Tante, könntest den Fluchtweg offen halten. Mhm. Dein Charisma und deine Bekanntschaften am Hof von Ferrara könnten einen sicheren Hafen für alle bieten, wenn sich die Dinge überstützen sollten. Derweil kann ich mich um die neuen Geschäftsbeziehungen kümmern, die Handelswege, die wir mit den Türken eröffnet haben. Perna, es ist besser, du verschwindest, zumindest für eine Weile von hier, ja? Du wirst mein Beauftragter für die östlichen Küsten. Denn Türke Bücher verkaufen? Ich träume wohl. Die liebreizende Donna Demetra wird weiterhin das Caratello führen, als ob nichts sei. Die Ohren immer gespitzt für jede Indiskretion ihrer Kunden. Jede Information kann wertvoll sein. Wir werden über sie und die Mädchen in Ludovicos Abwesenheit wachen. Es ist nutzlos zu leugnen, dass unser Schicksal zu einem guten Teil davon abhängt, wer der nächste Papst wird. Wir wollen diesen Zeitpunkt abwarten, um zu entscheiden, wie wir uns angesichts der neuen Lage verhalten. Dann also auf den künftigen Papst. Salut. Salute. Das Tagebuch des Co. Venedig, 15. November 1548. Ein Name, den ich schon einmal gehört habe. Ludwig Schalidecker. Wo? Unter den deutschen Apostaten. Hat irgendetwas mit Wittenberg zu tun. Ludwig Schalidecker. Wird es Caratello? Morgen überprüfen. Venedig, 16. November 1548. Besuch im Caratello. Ludwig Schalidecker oder Don Lodovico, der Wirt, war nicht da. Er ist abgereist, man weiß nicht wohin. Hier und da eingeworfene Fragen. Ich will bei niemandem Verdacht erregen. Klarere Erinnerung. Eloysius de Schalidecker. Wittenberg vor 20 Jahren. Ein Mann kam, um Luther und Melanchthon herauszufordern.